Die wirklichen Helden der Kriege sind die Deserteure. Ihnen sollte man helfen, sie sollte man unterstützen, wenn nötig verstecken, wo immer es geht, so wie auch die Flüchtlinge und die Asylbewerber, die abgeschoben werden sollen und von der Polizei gesucht werden. Und das ist heute auch ziemlich einfach, fast unkompliziert. Es tun ja schon viele mit. Das war früher, noch zur Zeit des Vietnamkrieges, schwieriger. Da taten nur wenige mit. Und da ging das nur äußerst konspirativ. Wir, ich lebte damals im Saarland, konnten dennoch manchem GI, manchem amerikanischen Soldaten, der nicht in die Hölle vom Vietnam geschickt werden wollte, helfen, verstecken, über die grüne Grenze nach Frankreich bringen, wo er nicht weiter verfolgt wurde. Und einer von ihnen war der Indianer. Pitti aus Arizona, von dem Stamme der Apachen, der lebte ziemlich gut in Cape Town, Germany. Hört GI und bei der Army nah und Sehnsucht nach den Staaten hatte Pitti der Apache eigentlich nie. Nur im Herbst, wenn Vögel schrien, über K-Town südwärts zogen, dann sagte Pitti manchmal leise zu sich auf. Und dann trank er sehr viel Bourbon, stieg in seinen alten Chrysler und vorüber nach Karlsruhe in den Puff. Pitti, Pitti, das hat dem Pitti gut getan, das hat dem Pitti gut getan. Und die Mädchen in Karlsruhe mochten Pitti wirklich leiden, denn er zahlte gut und wurde nie zu laut. Manchmal blieb er ein paar Tage, reparierte ihre Betten und sie liebten seine schöne braune Haut. Manchmal sang er leise Lieder und erzählte die Geschichte von dem roten Adler und dem weißen Hund. Und die Mädchen in Karlsruhe hatten Tränen in den Augen und sie küssten Pitti sogar auf den Mund. Pitti, Pitti, das hat dem Pitti gut getan, das hat dem Pitti gut getan. Und im Jahre 66, als die Vögel wieder schrien, da sollte Pitti mit den anderen nach Vietnam. Pitti sagte leise uff, trank sehr viel Bourbon und war voll, als er um Mitternacht in Karlsruhe ankam. Und es war die rote Rita, die versteckte ihn im Wandschrank, denn die Military Police, die zögert nicht. Doch die suchte nicht sehr lange, denn die Mädchen sprangen ihnen gleich mit ihren nackten Ärschen ins Gesicht. Und die rote Rita brachte Piet in ihrem roten Porsche aus dem Haus der Freude und der Stadt hinaus. Und im Pfälzerwald gibt's Höhlen und die Rita kennt da Leute und die kennen sich in vielen Dingen aus. Über Frankreichs grüne Grenze ziehen im Herbst viel bunte Vögel und die wollen an das warme Mittelmeer. Und auch Pitti der Apache zog mit ihnen und er glich dem Bauer Pflimli aus dem krummen Elsasssee. Und was ist aus ihm geworden? Pitti zog nicht lange weiter. Einer Bauernwittib fehlte auch der Mann. Na und Pitti kennt die Liebe, kennt die Erde, kennt die Tiere und jetzt baut er Futtermais in Frankreich an. Manchmal spielt er mit den Kindern Indianer und erzählt dann von dem roten Adler und dem weißen Hund. Als er mal im Radio hörte, wie viel GIs täglich fallen, schob er sich grinsend ein Stück Käse in den Mund. Pitti, Pitti, das hat dem Pitti gut getan, das hat dem Pitti gut getan.